Die frühen Grenze aus Die frühen Grenze von Stefan Zweig, aufgenommen für LibriVox.org. Diese Aufnahme ist in der Public Domain. Die frühen Grenze. O come grato corre nel tempo giovanil, quando ancor lungo, la speme è breve alla memoria il corso, il rimembrar delle passate cose. Leopardi. Erstens. Oft bange ich vom Tal der Heiterkeit, biege mein Weg zu Stille schon und Schweigen, denn leiser wandelt meiner Stunden Reigen, wie Menschen gehen vor naher Müdigkeit. So war, was ich ein Kind, ein Träumer nahm, das Leben schon, und waren die verfrühten Geschicke, die ich griff, schon reife Blüten, mit denen meine Jugend zu mir kam? Doch Fragen sind dies, die ich klaglos spreche, denn keiner weiß es ganz, was er erlebt, da er noch Strom ist und geschnellte Schwinge, und erst wenn alle Unrast fern verbebt, malen sich bildhaft auf der stillen Fläche die späten Träume der erlebten Dinge. Zweitens. Doch diesen Glanz verlangt es mich zu halten, zu fassen, das, was kaum Erlebnis war, der ferne Gruß, der frauenmattes Haar, den lieben Schritt enteilender Gestalten. Und solche Bilder, ehe sie verschatten, in heißen Worten formend zu erneuern, dass sie, geläutert von den späten Feuern, ein Glühen geben, das sie einst nicht hatten. So wird, was schon verging, mir neu zu eigen, und reicher nun, gefangen im Gedicht, runden die Stunden längst schon welker Lenze. Sich lächelnd wieder in den Lebensreigen und ein fast träumendes Besinnenpflicht, die bunten Farben in die frühen Grenze. Ende von Die frühen Grenze.